Paul Tempel und der Fall Konrad von Francis Durbridge. Sie waren ja schon mal da, Mrs. Temple. Ja, ja, schon. Augenblick, ich will nur schnell die Zeitschriften wegräumen. Kommen Sie, June, ich helfe Ihnen. Nein, nein, danke. Ich mache es schon, Mrs. Temple. Schlafen Sie oft so schlecht, June? Es tut mir leid. Machen Sie sich Sorgen. Ach. Ist es was Besonderes, June? Ach, nein, nein, Mr. Temple. Na, dann können Sie mir ja mit gutem Gewissen meine Frage beantworten. Ja, bitte? Warum haben Sie das Hotel Römer angerufen? Ich verstehe Sie nicht. Haben Sie das Hotel angerufen? Ja oder nein? Nein. June, ich will die Wahrheit hören. Haben Sie nicht das Hotel Römer angerufen und eine Nachricht für mich hinterlassen? Die Nachricht, dass ich nach Innsbruck fahren soll? Nein, nein, ich nicht. Ich habe es nicht getan, Mr. Temple. Ganz bestimmt nicht? Nein, nein, bestimmt nicht. Würden Sie jetzt bitte gehen, Mr. Temple? Ich fühle mich nicht ganz wohl. Komm, Paul, unterhalte dich lieber ein anderes Mal mit June. Ne? Einen Moment, Steve. June, wollen Sie mir nicht sagen, was Sie bedrückt? Mich bedrückt nichts. Ich fühle mich nur nicht recht wohl, weiter nichts. Sie mochten doch Betty sehr gern, nicht wahr? Ja. Und Sie wollen doch, dass wir sie finden. Ja, natürlich. Dann ist es umso bedauerlicher, dass Sie uns nicht dabei helfen wollen, June. Komm. Gute Nacht, June. Wissen Sie, Mr. Temple? Ja? Nichts. Es war nicht wichtig. Sie sehen wirklich sehr müde aus, June. An Ihrer Stelle würde ich ins Bett gehen. Ja. Was ist denn, Mr. Temple? Was schauen Sie mich denn so an? Schlafen Sie jetzt. Gute Nacht, June. Komm, Steve. Gute Nacht. Gute Nacht, Mrs. Temple. Nun, Mr. Temple, darf ich Ihnen vor der Rückfahrt noch eine Tasse Kaffee anbieten? Ach, nein, vielen Dank. Schön. Nein, es ist ziemlich spät geworden, Miss Whelan, und wir haben einen ziemlich aufregenden Tag hinter uns. Ja, aber Sie hatten doch hoffentlich keine Schwierigkeiten mit June. Nein, nein, keine Rede davon. Ziemlich nervös ist sie. Ja, leider. Und seit Betty verschwunden ist, ist es natürlich noch schlimmer geworden mit ihr. Die beiden waren sehr eng befreundet, das wissen Sie ja wohl. Ja. Mr. Temple? Ja, Gräfin? Das ist ja sehr schnell gegangen. Haben Sie gleich gefunden, was Sie suchten? Ja, ich habe Glück gehabt. Aber Elsa, du bist ja reichlich neugierig. Dafür hat Mr. Temple bestimmt Verständnis. Aber durchaus, durchaus, Gräfin. Wollen Sie sehen, was ich gefunden habe? In Mrs. Jacksons Zimmer? Ja, was denn, Mr. Temple? Hier. Ach, ein Cocktailstäbchen? Wie kommt sie denn so dazu? Tja, ganz apart, nicht wahr? Dieses geschnitzte Hundeköpfchen. Gleich sind wir an der Brücke, wo wir im Graben saßen. Ja, stimmt. Sieht ganz anders aus nachts. Mhm. Ach, jetzt freue ich mich aufs Bett. Müde bin ich, Liebling. Soll ich fahren, Paul? Nein, nein, nein, ist ja nicht mehr weit. Paul? Mhm? Ich habe gar nicht gesehen, wie du das Cocktailstäbchen bei June im Zimmer genommen hast. Tatsächlich? Also erzähl mir jetzt nur nicht wieder die alte Geschichte von der Hand, die schneller ist als das Auge. Ich denke gar nicht daran. Also wo hast du das Stäbchen her? Na, was glaubst du? Von meinem Martini im Hotel Römer. Also wirklich? Hast du was dagegen? Ja, wie kommst du denn dazu, Mrs. Weldon und den anderen zu erzählen, du hättest es in Junes Zimmer gefunden? Um ihnen den wirklichen Zweck meines Besuches zu verheimlichen. Dass ich nämlich mit June Jackson reden wollte. Aha. Aber weit bist du damit nicht gekommen, was? Was soll das heißen, weit bin ich nicht gekommen? Naja, June hat ja nichts gesagt. Im Gegenteil, sie hat mir recht viel gesagt. Wieso? Sie hat ja kaum ein Wort gesprochen. Es war auch nicht, was sie gesagt hat. Es war, wie sie ausgesehen hat. Ich hole schon den Schlüssel, Liebling. Schön. Wollen Sie mir bitte meinen Schlüssel geben? Gewiss, Mr. Temple. Bitte schön. Danke. Moment, Mr. Temple. Ja? Ein Herr wartet auf Sie. Er ist schon einige Zeit hier. Ja? Ein Herr Dr. Konrad, der sitzt im Lesezimmer drin. So. Liebling, geh schon rauf, ja? Ich muss mich nochmal mit Dr. Konrad unterhalten. Hast du den Schlüssel? Ja, hier, nimm. Komm bald nach. Ja. Ah, entschuldigen Sie, Dr. Connor, es tut mir leid, dass Sie lange warten mussten. Bitte, bitte, nicht zu ändern. Aber ich fliege morgen früh schon zurück und wollte Sie noch sprechen, bevor ich abfahre. Ja, das verstehe ich gut, aber leider kann ich Ihnen gar nichts Neues sagen im Augenblick, Doktor. Ja, das habe ich auch eigentlich nicht erwartet. Tja, ich bedauere sehr, dass ich schon wieder weg muss, aber ich habe einige dringende Fälle in London und muss so schnell wie möglich zurück. Ich hoffe, Sie verstehen das. Ja, durchaus. Aber bitte halten Sie mich telefonisch auf dem Laufenden. Ja, ich gebe Ihnen meine Karte. Ich habe auch meine Privatnummer noch dazu geschrieben. Ja, danke, Doktor. Nur noch eins, Mr. Temple. Ja? Ja, bitte vergessen Sie, was ich Ihnen da über Elliot Friends gesagt habe. Ich habe mich lange mit ihm unterhalten. Heute Nachmittag habe eigentlich keinerlei Bedenken mehr seinetwegen. Wie soll ich das verstehen, Doktor? Das heißt, dass er meiner Ansicht nach in diese Sache in keiner Weise verwickelt ist. Das ist Ihr ärztlicher Befund, Doktor. Ja, ja, das ist mein ärztlicher Befund. Oh, ich danke Ihnen, Doktor. Bitte, bitte. Das ist mir sehr interessant. Nichts Besonderes. Er fliegt morgen wieder zurück nach London. Wollte sich noch verabschieden. Ah, weiter nichts? Doch, er hat Elliot Friends wiedergesehen und ist von seiner Heilung überzeugt oder behauptet es wenigstens. Elliot Friends? Was heißt Ja, ich habe gerade über Friends nachgedacht und über diese Gräfin Decker oder wie sie heißt, mit der er so befreundet ist. Ja, Gräfin Decker. Also, weißt du, ich glaube, die hat's faustdick hinter den Ohren. Das habe ich mir schon gedacht, dass du nicht viel von der hältst. Oh, habe ich mir das so anmerken lassen? Na, ich gehe jetzt baden. Ist es Wasser heiß? Ja, kochen. Du, Paul. Ja, was denn? Du glaubst doch nicht, dass Franz Dr. Konrad irgendwie in der Hand hat. Was heißt denn in der Hand? Ja, dass er ihn erpresst, meine ich. Konrad hat doch plötzlich seine Meinung über Franz geändert, oder? Dass er seine Meinung geändert hat, das würde ich nicht unbedingt sagen. Ja, aber zuerst hat er ihn doch beinahe verdächtigt und jetzt tut er es nicht mehr. Ja. Ja. Hallo? Mr. Temple? Ja? Sind Sie es, Mr. Temple? Ja, wer spricht denn? Daniel Stadel, 27, nicht 37, Mr. Temple. Aha. Was war denn das, Paul? Wer war es denn? Ach, nichts, Liebling. Irgendjemand, der Zimmer 256 verlangt hat. Die Telefonistin da unten, die schläft wahrscheinlich schon halb. Oh, das kann ich ja nachfühlen. Schon 3 vorbei. Naja, ich weiß es. Tut mir leid, dass du wach geworden bist, Schätzchen. Ich habe den Hörer gleich aufgenommen. Hast du denn nicht geschlafen? Nein. Komische Zeit für einen Anruf. Schlaf weiter, Liebling. Ich habe gesagt, schlaf weiter. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, na, gute Nacht. Schlaf, Schätzchen. Frau. Es ist 8 Uhr. Sie wollten noch wieder Tee aufs Zimmer, nicht? Ja, danke schön. Ach, würden Sie bitte auch die Vorhänge aufziehen? Ja, gern. Man sieht gar nicht, was für ein Wetter ist. Ein herrlicher Tag, Miss Temple. Ah, schön. Will Mr. Temple heute keinen Tee? Doch, natürlich, warum nicht? Paul? Paul? Paul, gib doch Antwort. Bist du im Badezimmer? Paul! Ist anscheinend nicht da, ist komisch. Vielleicht ist der Herr Gemahl ein bisschen spazieren gegangen, bei dem herrlichen Wetter. Möglich, ja. Suchst du noch einen Wunsch, Eva? Nein, danke schön, es ist schon... Hallo? Hallo, bist du Steve? Ja, was ist denn los, Paul? Wo bist du denn? Liebling, du klingst ja ganz verängstigt. Ja, du hast mir aber auch Angst gemacht. Wo steckst du denn? Ich bin ganz früh aufgestanden und nach Innsbruck rübergefahren. Rufst du von Innsbruck aus an? Man versteht dich so schwer. Ja, ich habe mir gerade diese Adresse Dammelstadel 37 angesehen. Es ist ein Friseurladen am Bahnhof. Ein Friseurladen? Mhm. Gut. Aber Steve, Liebling, vergiss deinen Pass nicht. Ach so, ja, natürlich. Innsbruck ist ja Österreich, daran hätte ich bestimmt nicht gedacht. Machen wir, Paul. Ja, ja, Liebling, bis nachher. Paul, Moment noch. Ja. Fischt Charlie? Was sagst du? Ich habe gesagt, fischt Charlie. Charlie? Ja, Charlie. Wirklich nicht, Mr. Temple? Ja, wer ist denn der... Wer ist denn Charlie? Guten Morgen, Mrs. Temple. Guten Morgen. Zwei Briefe für Sie. Dankeschön. Ach, haben Sie meinen Mann heute Morgen schon gesehen? Ich kann mich nicht erinnern, Mrs. Temple, aber so früh geht er doch eigentlich nie aus. Ja, eben, drum. Aber ich habe vorhin die Post sortiert, vielleicht habe ich ihn dabei übersehen. Ah ja, das ist möglich. Guten Morgen, Mrs. Temple. Ach, guten Morgen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so früh störe, aber ich suche Ihren Mann. Ja, den suche ich eigentlich auch. Ist er nicht da? Nein, leider nicht. Er muss aus irgendeinem Grund schon ganz früh ausgegangen sein. Und Sie wissen nicht, wohin? Nein. Ich erinnere mich zwar noch, irgendjemand hat telefoniert... Heute mitten in der Nacht, aber ich habe halb geschlafen. Ich glaube, er hat gesagt, es sei eine falsche Verbindung gewesen oder sowas. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Ach, da kommt er ja. Hallo, Liebling. Nacht ausgeschlafen, moin Ullersberg. Guten Morgen, Mr. Paul, ist alles in Ordnung? Ja, natürlich ist alles in Ordnung. Warum denn nicht? Du warst einfach weg. Ich hatte keine Ahnung, was mit dir passiert war. Ich wollte mir nur einen neuen Leihwagen ansehen. Der andere, der muss ja zur Reparatur nach dem Unfall. Und früh am Morgen sind alle Wagen da, da hat man die größte Auswahl. Du bist lustig. Kommen Sie, Ullersberg, frühstücken Sie mit uns. Vielen Dank, ich habe schon gefrühstückt, Mr. Temple. Ich bin nur vorbeigekommen, weil ich zufällig von Ihrem Besuch gestern in Unterwies gehört habe. Ja, wo haben Sie das erfahren? Ich habe vorhin mit Mrs. Weldon telefoniert über eine reine Routinefrage. Und da hat sie es erwähnt. Also. Mrs. Weldon sagt, Sie hätten in Betty Conrads Zimmer bei June Jackson ein Cocktailstäbchen gefunden. So eins aus dem Hotel Römer, stimmt das? Ja, ganz stimmt das nicht, Inspektor. Wieso? Aus dem Hotel Römer war es schon, aber in Bettys Zimmer habe ich es nicht gefunden. Warum haben Sie es dann gesagt? Ich wollte nur einen Vorwand haben, um in Bettys Zimmer zu gehen und John Jackson ein paar Fragen zu stellen. Ach so. Aber ich habe nichts rausgebracht, Inspektor. Es war verlorene Liebesmühe. So. Mhm. Ja. Ja, dann vielen Dank, Mr. Temple. Entschuldigen Sie die Störung. Einen Augenblick, Ullersberg. Ja. Wollen Sie mir einen Gefallen tun? Ja, selbstverständlich, wenn ich kann. Intensivieren Sie die Suche nach Betty Conrad. Warum? Setzen Sie jeden verfügbaren Mann ein, ja? Ist irgendwas passiert, Mr. Temple? Nein, aber... Ich meine, Sie haben doch sicher einen Grund, wenn Sie das sagen. Ja, ich habe einen Grund, Ullersberg. Und der wäre? Schauen Sie, Ullersberg, Sie gehen immer ganz methodisch vor in den Dingen. Ja, nicht? Natürlich. Und deshalb glaube ich, dass mein Grund Sie nicht überzeugen würde. Hm. Ja? Tja. Also. Also, dann darf ich mich verabschieden, Mr. Temple. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Ullersberg. Komm, Liebling, wir wollen frühstücken, ja? Ja, und dann habe ich gesagt, wo fischt Charlie? Und er hat gesagt, ich weiß nicht, wovon du redest, Liebling. Und so wie er gesagt hat, ich weiß nicht, wovon du redest, anstatt in der Themse, da habe ich natürlich gewusst, dass du es nicht warst. War aber sehr gescheit von dir. dich noch an den alten Trick zu erinnern. Also wirklich, Paul, wenn ich mich nicht daran erinnert hätte, dann wäre ich glatt drauf reingefallen. Was hat er gesagt? Dame Stadel 37 wäre ein Friseurladen? Ja, beim Bahnhof. Ob das wohl stimmt? Keine Ahnung. Paul? Ja? Dir wird der Fall langsam ungemütlich, was? Ja, das wird er. Ungemütlich, weil ich das scheußliche Gefühl habe, dass bald was passieren wird. Was denn, Paul? Ich glaube, die Polizei wird Betty Conrad finden. Wirklich? Mhm. Wann? Morgen. Wieso morgen? Morgen ist Freitag, der 18. Ich glaube, man wird Betty Conrad morgen nach Mittag um 4 Uhr finden. Tot. In einem blauen Mantel. Wie kommst du darauf? Weiß ich auch nicht. Nur so ein Gefühl. Intuition. Du? Intuitionen sind meine Spezialität. Du verstehst dich besser auf Tatsachen. Ja, ich weiß, aber irgendwie. Ah, da kommt das Frühstück. Einmal Tee, einmal Kaffee, bitte. Dankeschön. Gibt's auch Honig, Herr Ober? Gewiss. Sofort, gnädige Frau. Paul. Ja? Wenn du wirklich so sicher bist mit deiner Intuition, solltest du dann nicht etwas tun? Ja, was zum Beispiel? Naja, könntest du nicht... Ja, eben. Was ich tun könnte, habe ich getan. Aber du brauchst nicht gleich den Kopf hängen zu lassen. Meine Intuition kann ebenso gut falsch sein. Wenn es deine wäre, dann wird mir das mehr zu schaffen machen. Paul, warum bist du eigentlich so früh aufgestanden? Ich habe dir doch gesagt, um mich nach einem anderen Wagen umzusehen. Es war doch nicht der einzige Grund. Willst du die Quittung sehen? Es war doch bestimmt nicht der einzige Grund. Natürlich nicht. Weiß doch, wie gern ich vor dem Frühstück ein bisschen spazieren gehe. Ja, die 3 Schritte vom Haus zum Auto. Wenn du ein Geheimnis machen musst um deinen Morgenspaziergang, dann wollen wir uns wenigstens einmal über deine Pläne für den Rest des Tages unterhalten. Das ist eine gute Idee. Beabsichtigen der Herr, heute Morgen nach Innsbruck zu fahren? Nein, das machen wir heute erst später. Warum? Das wäre doch das Gescheiteste, gleich jetzt zu fahren. Ach du lieber Gott, hätte ich doch tatsächlich beinahe vergessen, mich zu rasieren. Paul, du wechselst das Thema. Nein, Liebling, aber ehrlich gesagt, ich will noch eine Zeit lang hier im Hotel bleiben. Ich erwarte einen Anruf. So, von wem? Aus dem Pensionat. Aus dem Pensionat von Mrs. Weldon? Mhm. Aber du hast doch Mrs. Weldon erst gestern Abend gesprochen. Das stimmt. Warum soll sie dich dann heute Morgen schon wieder anrufen? Das weiß ich nicht, bevor der Anruf kommt. Aber du hast doch gesagt, du erwartest den Anruf. Stimmt, Liebling. Also, Paul, du bist wirklich unerträglich. Also komm, Schätzchen. Iss dein Frühstück, hm? Ja, aber ich habe den Schlüssel schon beim Portier abgegeben. Na, warte, ich hole ihn. Ja, ich danke dir schön. Hallo, Mrs. Temple. Oh, guten Morgen, Frau Klein. Was führt Sie hierher so früh am Morgen? Ach, ich habe etwas abzugeben für eine amerikanische Dame, die hier im Hotel wohnt. Ach so, ja. Ich freue mich zu sehen, dass Sie die Bluse schon tragen, Mrs. Temple. Ich hoffe, sie gefällt Ihnen noch. Die Bluse? Ah, ja, ja. Ach, die ist reizend. Meinem Mann gefällt sie auch und das kommt höchst selten vor. Das ist eben der nächste Schlüssel. Ja, Paul, das ist mein Mann, Frau Klein. Ja, guten Morgen. Du weißt doch, Frau Klein, wo ich meine Bluse gekauft habe. Ah, so, ja, natürlich. Guten Morgen, Frau Klein. Ich wollte gerade schon Ihre Frau fragen, wie es mit Betty Conrad steht. Haben Sie irgendetwas von ihr gehört? Nein, leider nicht. Wir wissen immer noch nichts Genaues. Ach, du lieber Gott. Ja, war Betty nicht eine Kundin von Ihnen? Ja, eben. Sie sollte morgen um 4 einen Mantel abholen, den wir für sie machen. Ja, ja, richtig, davon habe ich gehört. Ja, aber jetzt wird sie ja leider kaum kommen. Kann man nie wissen, in 24 Stunden kann viel passieren. Falls Sie irgendetwas von ihr hören sollten, ja, oder falls Betty erstaunlicherweise doch auftauchen sollte, dann wäre ich Ihnen sehr dankbar für einen Anruf. Ja, aber ja? Das ist doch selbstverständlich, Mr. Temple. Ich habe übrigens mit Mr. Harper gesprochen und er macht sich auch Sorgen wegen Betty Conrad. Wer? Harper? Ja, das ist ein Bekannter von Ihnen, nicht wahr? Dieser Bankbeamte aus München. Mr. Harper. Harper? Nein, den kenne ich nicht, Mr. Temple. Aber Frau Klein, Sie müssen sich doch... Entschuldigen Sie, Frau Klein, ich hatte den Eindruck, Sie wären die Dame gewesen, die mit Mr. Harper im Hotel Römer zu Abend gegessen hat. Ich muss mich da getäuscht haben. Hotel Römer? Ist das in Garmisch? Nein, in Oberammergau. Es gehört übrigens einem sehr netten Ehepaar, Günthers. Ja, ich habe da etwas sehr Apartes her. Schauen Sie mal. Hier. Was ist denn das? Ein Cocktailstäbchen? Ja, ja, mit einem Hundeköpfchen verziert. Sehr reizend. Nicht wahr? Haben Sie je so ein Cocktailstäbchen gesehen? Ja, das habe ich. Ja, wo denn? Ach, so genau weiß ich das auch nicht mehr. Ich glaube, in einem Geschäft in München in der Theatinerstraße, das Schmuck führt und Geschenkartikel und Aschenbecher und Cocktailstäbchen. Dort habe ich so etwas Ähnliches im Schaufenster gesehen. Ja, aber entschuldigen Sie mich jetzt bitte, ich muss mein Paket abgeben. Oh, bitte, auf Wiedersehen, Frau Klein. Vergessen Sie nicht, mich anzurufen, ja? Falls Betty Conrad morgen doch kommt. Jetzt geht's herrlich. Was sagst du? Herrlich geht er jetzt, habe ich gesagt. Jetzt schalt doch mal das Ding da ab, ich kann kein Wort verstehen. Na, endlich. Ach, so schön habe ich mich schon lange nicht mehr rasiert. Mein Glückwunsch. Der Steckkontakt war schuld. Ich habe nachgedacht, Paul. Du denkst zu viel, Liebchen. Über Madame Klein und über den Laden in München mit den Cocktailstäbchen. Glaubst du, dass sie gelogen hat? Na, höchstwahrscheinlich. Dass sie im Hotel Römer war, ist doch klar. Und mit Dennis Harper, ne? Und was hältst du von ihr? Oh, eine bemerkenswerte Frau. Ihr Englisch ist ausgezeichnet. Sehr intelligent anscheinend. Ja, wesentlich älter als Dennis Harper. Vermutlich, aber keineswegs reizlos. Na ja, wer den Typ mag. Den mögen die meisten Männer, Liebling. Brünett, verführerisch, schlank. Naja, also schlank würde ich sie nicht gerade nennen. Ach du, sei so gut. Geh ran, ja? Mhm. Bitte. Und falls es Mrs. Weldon ist, dann sag ihr, dass wir gleich rauskommen. Ja, schön. Hallo? Bitte, bitte, ist dort Mrs. Temple? Ja? Bitte, Mrs. Temple, Mrs. Weldon hier. Könnte ich mit Ihrem Mann sprechen, ja? Ja, der ist im Augenblick nicht da, Mrs. Weldon. Kann ich ihm etwas ausrichten? Ja. Ja, ich möchte Ihren Mann gern heute Morgen sprechen, Mrs. Temple. Es ist furchtbar dringend. Glauben Sie, dass er sobald wie möglich nach Unterwies herauskommen könnte? Ja, das glaube ich schon, Mrs. Weldon. Warum? Ist irgendetwas passiert? Ja. Ja, aber ich kann es Ihnen am Telefon nicht sagen. Bitte sagen Sie Ihrem Mann, er möchte sofort kommen. Ja, Mrs. Temple? Ja, gerne. Das werde ich ihm gleich ausrichten, danke, Mrs. Weldon. Vielmals, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ja. Na? Offenbar irgendetwas Furchtbares, Paul. Wir sollen sofort nach Unterwies hinausfahren. Na ja, das wollten wir ja sowieso. Paul, was ist los? Du hast doch diesen Anruf erwartet. Was ist denn passiert? Hat sie dir nichts gesagt? Nein, sie hat mir gar nichts gesagt, aber es muss irgendetwas ganz Schlimmes sein. Eine ihrer Pensionärinnen ist verschwunden. Was, noch eine? Ja. Ja, und wer denn jetzt? June Jackson. Überhaupt nicht verstehen, Mr. Temple. Es ist mir ein völliges Rätsel. Wann haben Sie bemerkt, dass June nicht mehr da ist? Ja, beim Frühstück, ihr Platz war leer. Ich habe eins der anderen Mädchen auf ihr Zimmer geschickt, aber sie war spurlos verschwunden. Hat irgendjemand sie heute Morgen gesehen? Nein, scheinbar nicht. Ich habe die Mädchen, die Lehrkräfte und die Angestellten, habe ich alle zusammengerufen, hier nach dem Frühstück, aber niemand hat sie gesehen. Es ist entsetzlich, Mr. Temple. Ich glaube, ich sollte ihre Familie telegrafieren, nicht wahr? Na, so eilt das nicht, Mrs. Weldon. Erst wollen wir noch mal ein bisschen mehr davon hören. Können Sie mir sagen, wie sie aus Unterwies hätte rauskommen können, ohne gesehen zu werden? Ja, also ihr Zimmer, das liegt ja im ersten Stock. Und die hätte wahrscheinlich leicht auf die Terrasse hinunterklettern können. Na ja, und von da ist sie ja gleich unten auf der Anfahrt, nicht? Ohne gesehen zu werden? Das ist durchaus möglich, Mr. Temple. Und 10 Meter vom Haus, da ist man ja schon hinter Büschen und Sträuchern. Ja, und angenommen, sie wäre einfach durch ihre Tür auf den Korridor hinausgegangen. Ja? Wäre sie dann gesehen worden? Nein. Nein, nicht unbedingt. Ich meine, vorausgesetzt, sie hätte die richtige Zeit abgewartet. Dann konnte sie also einfach die Treppe runter und durch die Vorhalle zur Haustür raus. Ja, ja schon. Also, das wäre möglich, Mr. Temple. Aber nur, solange niemand in der Nähe war. Andererseits, falls sie sich gewehrt und geschrien hätte... Ah, nein, dann hätte man sie gehört, Mrs. Temple, ohne jeden Zweifel. Nein, ich bin zu dem Schluss gekommen, zu dem sehr peinlichen Schluss, dass June aus freien Stücken fortgegangen ist. Und aus welchem Grund? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Es sei denn, June ist irgendwie in das Verschwinden von Betty Conrad verwickelt. Weiß sonst jemand was von dieser Geschichte? Ich meine, außerhalb Ihres Pensionats. Naja, sicher. Ich habe Elliot Franz angerufen. Und er riet mir ja auch, mich mit Ihnen in Verbindung zu setzen, Mr. Temple. Warum haben Sie Mr. Franz angerufen? Ja, Mr. Temple, June war auf seine Veranlassung hin in Unterwies, nicht? Er hat Ihre Eltern auf einer Vorlesungsreise in Amerika getroffen und sie waren gerade auf der Suche nach einem Pensionat für sie. Ach so. Ja. Konnte sich Mr. Franz einen Grund vorstellen, warum June ihn hätte davonlaufen sollen? Nein, er war wie vor den Kopf geschlagen. Tja, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, Mrs. Weldon. Haben Sie das Zimmer durchsucht? No, was heißt durchsucht? Ich habe einen Blick hineingeworfen nach dem Frühstück. Aber es ist mir nichts Besonderes aufgefallen. Vielleicht sollten wir hinaufgehen, Liebling. Entschuldigen Sie, das ist, glaube ich, der Wagen von Mr. Franz. Entschuldigen Sie mich einen Moment, ja? Ja, bitte. Was ist denn los mit dir, Paul? Ach, nichts, Steve, nicht das Mindeste. Du benimmst dich aber sehr komisch. Überhaupt nicht? Doch, doch, natürlich, ganz außerordentlich. Also den Eindruck machst du aber nicht. Ja, was soll ich denn tun? Wie ein wilder Fingerabdrücke suchen? Also du könntest dir wenigstens ein paar intelligente Fragen stellen und bei der armen Mrs. Weldon den Eindruck erwecken, dass dich die Sache interessiert. So. Guten Morgen, Mrs. Temple. Guten Morgen, Guten Temple. Morgen. Guten Morgen. Also ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass Sie hier sind. Also. Das ist eine scheußliche Geschichte. Sie haben wohl auch keine Ahnung, was mit June passiert sein könnte. Naja, sie scheint verschwunden zu sein. Ja, also das wissen wir nun schon. Also irgendeine Nachricht hier hat sie wohl nicht hinterlassen? Nein, falls nichts. Ja, haben Sie Ihr Zimmer durchsucht, Temple? Ich nicht, aber Mrs. Weldon, glaube ich. Ne? Ja, wäre es denn nicht eine gute Idee, Sie würden da mal nachschauen? Ach, das glaube ich eigentlich nicht. Sie haben doch nichts Ungewöhnliches im Zimmer gefunden oben, ne? Nein, nein, alles sah aus wie immer. Naja, und was schlagen Sie vor, Temple? Haben Sie keine Idee? Doch, doch, ich habe sogar eine sehr gute Idee, Mr. Franz. Na, raus damit. Ich schlage vor, wir verständigen die Polizei. Aber die Polizei? Naja, so macht man das gewöhnlich in solchen aber Fällen. Aber Mr. Temple, auf Sie hatte ich gerechnet. Sie haben mich um meinen Rat gefragt, Mrs. Weldon. Dies ist er. Setzen Sie sich am besten sofort mit Inspektor Ollersberg in Verbindung. Ja, bitte. Ja, es tut mir wirklich leid, Mrs. Weldon, aber wir müssen jetzt wieder nach Garmisch. Ich habe noch allerhand zu tun heute. Ja, bitte schön. Also auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also wirklich, Paul, ich wundere mich über dich. Du wunderst dich, Liebling? Wieso? Hättest du denn nicht irgendetwas unternehmen können, der Armen zu helfen? Ich war mir darüber klar, mein Herz, dass ich nichts unternehmen kann. Hast du wirklich alles Interesse verloren an diesem Fall, Paul? Wie kommst du? Dann fahren wir doch lieber gleich nach Hause. Wieso soll ich alles Interesse verloren haben? Du bist schon den ganzen Morgen nur mit halbem Ohr dabei. Das ist doch sonst nicht deine Art. Hast du was dagegen, mein Schätzchen? Nein, aber... Paul, eines kommt mir sehr merkwürdig bei dieser ganzen Sache vor. Komisch, dass es dir nicht auch schon aufgefallen ist. Vielleicht ist es mir schon aufgefallen, Liebling. Aber im Ernst, Steve, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und das möchte ich bezweifeln. Dass wer auch dahinter steckt, und ich sage absichtlich wer, nicht was, wer auch dahinter steckt, immer fein sorgsam im Hintergrund bleibt. Nicht wahr? Das meinst du doch. Tja, das war's. In allen unseren anderen Fällen, da hat man den Mann, der dahinter steckt, den Verantwortlichen irgendwie gespürt. Auf einer geheimnisvollen Postkarte, in einem anonymen Brief oder einem mysteriösen Telefonanruf. Aber diesmal bleibt, wer es auch sein mag, immer so verschwommen. Wir haben keine Ahnung, mit wem wir es zu tun haben. Keine Ahnung, Liebling? Paul, was hältst du von Ullersberg? Ullersberg? Wie kommst du jetzt auf Ullersberg? Also Gegenfrage ist keine Antwort. Was hältst du von ihm? Oh, das ist ein sehr gewiegter Bursche. Sehr gewiegt. Aber? Aber leider weiß er nicht, mit wem er es zu tun hat. Weißt du's? Weiß ich was? Ja, weißt du, mit wem er es zu tun hat? Ja. Ja, ich weiß es. Mit jemand, der in keinem Polizeiregister steht. Er hat es mit jemand zu tun, der uns gegenüber absolut rücksichtslos vorgehen wird. Vergiss das nicht. Vergiss das nie. Überleben werden wir es ja hoffentlich. Naja, wir ja, vermutlich. Aber Betty Conrad? Hat's dir geschmeckt? Ach, viel zu gut, Liebling. Trinkst du noch was? Nein, lieber nicht, sonst schlafe ich ein. Was tun wir denn heute Nachmittag? Du willst wahrscheinlich nach Innsbruck fahren. Nein, noch nicht. Heute Abend wahrscheinlich. Du Du kannst ruhig noch ein Mittagsschläfchen halten. Ich habe gedacht, die Fahrt nach Innsbruck eilt. So sehr nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob wir wirklich fahren, ob es nötig ist. Ah, du meinst, es könnte eine Falle sein? Ja. Was glaubst denn du? Was sagen deine Intuition? Hm? Tja, wenn es eine Falle ist, dann weiß ich jedenfalls nicht. Sucht er dich, der Mann da, Paul? Wo? Mr. Temple? Ja, was gibt's? Grüß Gott, ein Telegramm hätten wir für Sie. Ah, so. Oh, danke sehr. Ach, ausgezeichnet. Dankeschön. Von wem ist es denn, Paul? Von einem Bekannten. Dass es nicht vom Finanzamt ist, das kann ich mir vorstellen. Möchtest du es lesen? Ja, gib her. Du scheinst ja ganz begeistert zu sein. Na, lies selbst. München, 12.15 Uhr. Päckchen gut angekommen. Beste Grüße, Sam. Und wer ist Sam? Abkürzung für seine Hochwohlgeboren Samuel James Hastman. Hastman? Mhm. Hastman, den Namen habe ich doch schon mal gehört. Na ja, erinnerst dich an den jungen Amerikaner, den wir vor 3 Jahren in Rom kennenlernen. New York haben wir im Waldorf mal mit dem Mittagessen. Richtig, natürlich. Ach, das war ein netter Junge. Was? War der nicht bei den Vereinten Nationen? Ja, ja, stimmt, aber da ist er nicht mehr. Jetzt ist er bei einer amerikanischen Dienststelle in München. Und was soll das mit dem Päckchen? Hast du ihm eins geschickt? Sozusagen, ja. Was heißt dir sozusagen? Ach, Schätzchen, du stellst mir zu viele Fragen. Heute. Und bekomme so gut wie keine Antworten. Ja, hast du ihm jetzt das Päckchen geschickt oder nicht? Ja, ein reizendes Päckchen. Ganz in Nylon verpackt. Dass wir so spät nach Innsbruck gekommen sind. Jetzt ist die Post zu. Warum denn? Was wolltest du auf der Post? Ja, dort hätten wir wenigstens erfahren können, ob es die Straße überhaupt gibt. Na ja, den Leuten, die wir gefragt haben, denen kam der Name doch wenigstens bekannt vor. Ja, ist aber blöd. Keiner kann sagen, wo sie ist. Hab ich einen Durst. Na, und Innsbruck? Gefällt dir gar nicht? Doch, Liebling. Ich bin so müde und so schrecklich durstig. Komm, schauen wir mal da drüben. Kriegen wir vielleicht was zu trinken. Da ist eine Weinstube. Schaffst du es noch bis dahin? Ich werde mein Bestes tun. Versprechen kann ich nichts. Und wenn wir ankommen, dann trinke ich 5 Liter Kaltwasser. Das kann ich dir sagen. So heißt er doch, nicht? Ja. Zwei Viertel Kaltwasser, die Herrschaft. Ach, bitte sehr. Endlich. Danke, Sie können gleich noch 2 Viertel bringen. Bitte sehr, noch 2 Viertel. Und sagen Sie mal, Ober, kennen Sie sich hier aus? Ja, ich suche schon seit einer halben Stunde eine Adresse. Dammelstadel 37. Kennen Sie die Straße? Dammelstadelstraße? Nein. Das gibt es in Innsbruck nicht. Und ich bin doch da zu Hause, nicht? Aber passen Sie auf. Eine Ortschaft gibt es ganz in der Nähe, Dammelstadel. Und die Nummer, die könnte ja eine Telefonnummer sein, nicht? Ach so, natürlich, eine Telefonnummer. Dankeschön, das hätte ich mir gleich denken können. Natürlich, das ist gar keine Adresse, das ist eine Telefonnummer. Wart doch mal einen Augenblick, wir haben doch hier sicher ein Telefonlokal. Ich bin gleich wieder da. Kann ich hier mal telefonieren? Aber bitte, der Apparat ist da hinten bei der Garderobe. Ah, danke. So. Ist dort Dammelstadel 37? Ja, wer spricht? Hier ist Paul Tempel. Ach ja, Mr. Tempel. Ich habe schon darauf gewartet, auf Ihren Anruf. Neben dem Florianhaus, Mr. Tempel. Ja? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo, Mr. Harper. Oh. Hallo. Sie kommen aber viele rum. Sogar in Innsbruck trifft man Sie. Ja. Oh, setzen Sie sich doch einen Augenblick. Ja, gerne, gerne. Ich erwarte eigentlich jemanden. Nun ja, wir haben viele Filialen in Bayern und Österreich. Da kommt man schon rum, wird oft umhergeschickt, nicht? Und wann fahren Sie wieder nach München? Ja, heute Abend noch. Mit dem 10.15 Uhr Zug. Paul, sieh doch mal, wer da ist. Ah, ja, der Harper, was willst du denn nach Innsbruck? Nun, ich bin geschäftlich hier, nur auf ein paar Stunden. Ah, ich treffe gleich noch einen unserer Wirtschaftsprüfer zum Abendessen. Aha. Ja, da könnte ich eigentlich gleich fragen, ob es etwas Neues gibt über Betty. Nein, leider nicht. Ich habe das Gefühl, die Sache wird immer komplizierter. Ach, wirklich, wirklich. Ja. Sie wissen wohl noch nicht, dass die Freundin von Betty Conrad, diese Joan Jackson, dass die jetzt auch verschwunden ist. Joan Jackson? Ja. Du lieber Gott, das ist ja schrecklich. Wann hat man denn das entdeckt? Heute Morgen. Also, wissen Sie, Mr. Temple, irgendetwas müsste jetzt doch einmal geschehen. Haben Sie June gekannt? Naja, aber natürlich nicht besonders gut. Ein nettes Mädchen, Amerikanerin. Sagen Sie, ist sie verschwunden, ohne irgendetwas zu hinterlassen? Nichts hinterlassen. Und Sie haben natürlich die Polizei informiert, nehme ich an. Die müssten doch endlich einmal etwas tun, meinen Sie nicht? Mrs. Weldon oder wie die Frau heißt, der das Pensionat gehört, die muss ja völlig verzweifelt sein. Ja, ja, das ist furchtbar für Sie. Sagen Sie mir eines, Mr. Temple. Was steckt eigentlich hinter der ganzen Sache nach Ihrer Ansicht? Was kann der Zweck dieser Entführungen sein? Haben Sie irgendeine Idee? Dreht es sich um Geld oder... Sehen Sie, Mr. Harper, wir wissen ja überhaupt nicht mit Sicherheit, ob diese Mädchen überhaupt entführt worden sind. Ist ja durchaus möglich, dass sie durchgebrannt sind. Ja. Kommt ja vor, wie Sie wissen. Ja, aber Betty war doch gerne unterwegs, sogar begeistert. Warum sollte sie davonlaufen? Vielleicht hat sie jemand weggelockt. Naja, aber warum? Wozu denn? Ich verstehe es nicht. Wirklich nicht? Tja, wir müssen weiter. Ja, natürlich. Ach, da kommt ja auch mein Bekannter. Bitte, bitte, Mr. Temple, rufen Sie mich doch an, wenn es etwas Neues gibt. Ja, ja, natürlich, Mr. Auf Wiedersehen, Mrs. Temple. Auf Wiedersehen. Die Geschichte mit June Jackson ist ihm aber offensichtlich schwer in die Knochen gefahren, was? Tja, ein komischer junger Mann. Er eifert sich schnell. Ich dachte, Bankbeamte wären immer so gesetzte Leute. Na, der ist es jedenfalls nicht, mein Schatz. Herr Ober? Ja, bitte, Herr Lehrschaft. Ich brauche jetzt noch mal Ihre Hilfe. Oh, bitte, können Sie mir sagen, wo das Florianhaus ist? Das Florianhaus? Ja, kennen Sie das? Ja, ja, das kennt jeder da. Das ist etwas außerhalb der Stadt, nicht südlich von da. Sieh, das ist in Damischtal. Und wie komme ich da hin? Haben Sie einen Wagen? Ja. Also passen Sie auf, nicht? Da fahren Sie jetzt auf der Brennerstraße hinaus aus der Stadt, nicht? Bis zur ersten größeren Kreuzung. Und da fahren Sie links, nicht? Und dann kommen Sie gleich in die Ortschaft. Und da warten Sie einmal, das ist die erste. Ja, ja, ja. Die zweite Straße nur einmal nach links, nicht? Und dann fahren Sie ein bisschen nach rechts und dann fahren Sie geradeaus hinunter und dann sind Sie da. Schön. Danke. Bitte gerne, bitte gerne. Zahlen möchte ich auch. Ja, das macht es. 36 Schillinge, bitte sehr. Oh. Ja, danke, danke, bestens, die Herrschaft. Komisch, das mit der Adresse, was, Paul? Halt du, ich glaube, da ist schon die zweite, ja, willst du? Ja, das kann ich gleich sehen. Warte mal, da bei der Laterne, das ist doch irgend so ein Wegweiser. Richtig, zum Florianhaus. Wie eine Sackgasse sieht das hier aus. Ich glaube, wir parken den Wagen lieber hier. Was meinst du? Ja, wie du willst. Ja. Schrecklich eng und dunkel hier, was? So komische Häuser? Ziemlich baufällig kommt mir das hier alles vor. Kein Mensch zu sehen. Ob da überhaupt irgendjemand wohnt? Ich find's ein bisschen unheimlich, du. Es ist ja schon ziemlich spät. Ah, da vorne der spitze Giebel gegen den Himmel. Das scheint ja wohl das Florianhaus zu sein. Meinst du? Was ist das eigentlich? Vielleicht so eine Art Museum, was? Eine Art Heimatmuseum. Schon möglich. Das daneben ist wahrscheinlich unser Haus. Warte doch mal einen Moment. Warte mal hier, ja? Sicher ist sicher. Gut, Liebling. Hier ist eine alte Ziehglocke. Ist jemand da? Weiß ich, rührt sich nichts. Versuch's doch noch mal mit der Glocke. Naja. Hat denn der Mann am Telefon nicht gesagt, dass er dich erwartet? Nein, eigentlich genau genommen nicht. Also ich weiß nicht. Irgendetwas stimmt da nicht, Liebling. Ob hier überhaupt jemand wohnt? Vielleicht ist da irgendwo eine Hintertür. Schau mal. Ja? Da unten kommt ein Auto um die Ecke. Ich dachte, das wäre eine Sackgasse. Ja, den Eindruck hatte ich eigentlich auch. Paul, warum blendet denn der nicht ab? Ich kann gar nichts mehr sehen. Steve, runter! Mach auf den Boden! Steve, ist dir was passiert? Paul! Ist was passiert? Nein, nein. Dir, Paul? Nein, alles in Ordnung, komm. Hast du was gesehen, Steve? Nein. Wer da drin saß im Wagen? Überhaupt nichts habe ich gesehen. Ich war ja völlig geblendet. Also, jetzt verstehe ich wirklich nichts mehr. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Was verstehst du nicht mehr? Warte mal einen Moment. Wo ist denn meine Taschenlampe? Also, das ist mir gänzlich schleierhaft. Wie kann man hier vorbeischießen? Wer konnte da? Das ist mir vollkommen unerklärlich, dass der keinen von uns getroffen hat. Gott sei Dank, würde ich sagen, du. Was suchst du denn da? Schau mir nur mal hier die Tür an und das Mauerwerk. Ich kann überhaupt keinen Einschlag finden. Und was beweist es? Das beweist, dass der Mann im Auto uns gar nicht treffen wollte, oder? Oder was? Schau dir das mal an. Was ist das? Schau mal. Weißt du, womit der geschossen hat? Mit Platzpatronen. Liebling, guten Morgen. Guten Morgen. Mit deinem scheußlichen Apparat, der hat mich geweckt. Aber wenn man auch so lange schläft. Warum habt ihr eigentlich keine Schalldämpfer für diese Dinge? Was sagst du? Warum ihr keine Schalldämpfer für diese Dinge habt? Musst du die Erfinder fragen. Herrlicher Tag ist es wieder, Schätzchen. Komm raus aus den Federn. Hat das Mädchen den Tee schon gebracht? Nein, noch nicht. Sie wird gleich kommen. Oh, der wievielte ist denn heute, Paul? Freitag, der 18. Freitag, der 18. Oh, was tun wir denn heute? Weißt du, ich möchte gerne noch mal nach Oberammergau fahren. Zum Hotel Römer? Ja, wir könnten da vielleicht zu Mittag essen. Warum? Möchtest du mit den Günthers reden? Eigentlich möchte ich mir noch mal diese Fotografie anschauen. Welche Fotografie? Die in der kleinen Weinstube. Weißt du, die Fotografie von Fritz Günther bei den Filmaufnahmen. Was willst du denn damit? Ja, herein. Ah, da kommt das Frühstück schon. Ach, bitte, stellen Sie es doch da drüben auf den Frisiertisch, ja? Liebe Himmel, schon wieder so voll. Glaubst du, dass wir einen Tisch kriegen? Sieht nicht so aus. Siehst du, wir hätten anrufen sollen. Genau das wollte ich ja nicht. Aber die Günthers hätten uns doch bestimmt... Moment, jetzt hat er uns gerade gesehen. Wer? Günther, drüben in der Ecke. Steve, hör mal, in den kleinen Salon und schau dir die Fotografie an. Es steht, glaube ich, ein Datum drauf. Das möchte ich gerne wissen. Gut. Er kommt. Ja, grüß Gott, Mr. und Mrs. Stempel. Das freut mich aber, Sie schon so weit wieder bei uns zu sehen. War so schönes Wetter heute Morgen. Da wollten wir ein bisschen spazieren fahren. Ja, das kann ich verstehen. Ja, und sobald Oberammergau in sich kam, ist uns gleich Ihre gute Küche eingefallen. Oh, danke schön. Danke. Seit wir hier in Bayern sind, scheint Essen und Trinken beinahe unsere Hauptbeschäftigung. Das freut mich zu hören, Mrs. Stempel. Na, wie wär's mit einem Cocktail? Ja, gehen wir in die Bar. Ich komme gleich nach. Wenn Sie sich die Hände waschen wollen, oben im ersten Stock, Mrs. Stempel. Danke. Zum Wohl, Herr Günther. Ihr Wohl, Mr. Temple. Hm? Übrigens, Mr. Temple, diese Telefonnachricht, die ich für Sie aufgenommen habe, das war doch in Ordnung. Ja. Na, das wäre zu viel gesagt. Es hat nicht so ganz geklappt. Was? Ach, das tut mir leid. Wieso? Ja, es hat sich rausgestellt, im Dammelstadel 27 ist gar keine Adresse. Das ist eine Telefonnummer. Eine Telefonnummer? Ach, natürlich ist das saudumm von mir. Ich hätte mir das Ganze wiederholen lassen sollen. Es tut mir sehr leid, Mr. Temple. Na, es ist nicht so schlimm. Wir haben es schon rausgekriegt. Ah, da drüben kommt meine Frau. Hallo, Steve. Schon gesehen. Ja, bitte nehmen Sie Platz, Mrs. Stempel. Ich habe Ihnen ein Martini bestellt. Ist das recht so? Ja, vielen Dank. Das ist gut. Was trinkst du denn da, Pilsner? Willst du mal probieren? Nein, danke. Ich bleibe bei meinem Martini. Ist Ihre Frau nicht da? Doch, aber wir haben so viele Gäste häufig. Ja, das haben wir gemerkt. Meine Frau muss sich ein wenig um die Küche kümmern. Viele Köche verderben. Ja, Sie wissen schon. Entschuldigen Sie bitte, ich habe noch etwas mit ihr zu besprechen. Ich sorge dann noch gleich für einen Tisch, ja? Ja, danke, danke. Na? Nicht mehr da, Paul. Was heißt nicht mehr da? Die Fotografie ist nicht mehr da, mein Schatz. Sie hängt nicht mehr im Zimmer. Bist du sicher? Ganz sicher. Es war an der Wand links oben, gleich neben dem Ofen. Ja, ich weiß schon. Und ist nicht mehr da, ich sag's dir doch. Stattdessen hängt jetzt ein Bild von der Garmischer Sprungschanze dort. Ach, das ist ja interessant. Gesehen, die ich in Oberammergau gekauft habe. Ich finde die nicht mehr. Hast du die nicht in den Reiseführer gesteckt? Das kann sein. Ach, die Liebe, das ist schon alles rote geworden. Ah, da sind sie. Ich wollte Charlie eine schicken. Wann geht denn die Post weg? So, um 6 Uhr rum, glaube ich, hier vom Loisach Hotel weg. Und wie viel Uhr ist es jetzt? Kurz nach 5:30. Ah, was soll ich denn Charlie schreiben, Paul? Nun, herrliches Wetter. Schöne Aussicht, reizende Gegend, nicht? Dass wir bald wieder da sind. Sind wir das? Na, schreib's ihm jedenfalls, sonst tut er gar nichts mehr. Viel tut er nie. Paul? Ja? Was hat dich so interessiert an dieser Fotografie im Hotel Römer? Das Datum. Unglücklicherweise habe ich es mir nicht aufgeschrieben das erste Mal. Aber was ist denn mit dem Datum? Ich möchte wissen, wann die Aufnahme gemacht worden ist. Genau. Wenn ich das weiß, dann kann ich den Namen des Films rauskriegen und das Studio, wo er gedreht wurde. Aber wozu denn? Wir wissen doch, dass Fritz Günther Schauspieler gewesen ist. Also das sehe ich nicht ein. Da klopft doch jemand. Ich gehe mal hin. Oh, guten Abend. Ach, Ullersberg. Darf ich hereinkommen? Na, kommen Sie rein. Nein. Tag, Ullersberg. Entschuldigen Sie, dass ich gleich heraufgekommen bin, Mr. Temple. Ja? Aber ich habe Ihnen was zu berichten. Nun? Etwas Schlimmes leider. Ach. Was denn? Haben Sie Betty Conrad gefunden? Ja, sie ist tot. Wir haben die Leiche auf einem Feld gefunden, nicht weit von Schreidenstein. In der Nähe von Schreidenstein? Das ist doch das Gut von Gräfin Decker. Ja, Mrs. Temple. Die Leiche lag in einer Mulde, etwa 3 Kilometer vom Haus entfernt, unter Laub und Gestrüpp. Deswegen haben Sie wahrscheinlich auch vorher nicht gefunden. Ihr Gesicht war völlig verunstaltet. Oh Gott. Und der Mantel über ihren Kopf hochgezogen. Offensichtlich hat sie sich gewehrt. War der Mantel vielleicht blau? Ja, es war ein blauer Mantel. Wie haben Sie sie gefunden? Und vor einer Stunde etwa kam ein anonymer Anruf. Die Stimme eines Mannes. Er hat uns genau den Ort angegeben. Und wann haben Sie die Leiche gefunden? So zwischen 4:30 und 5:00. Sie haben keine Ahnung, wie lange sie dort gelegen hat? Nein, den ärztlichen Befund bekomme ich erst, jetzt, wenn ich ins Büro zurückkomme. Ja. Naja, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mich so schnell informiert haben. Wenn wir nur wüssten, um was es sich handelt, Mr. Temple, was das Motiv sein könnte. Haben Sie das Pensionat angerufen? Nein, noch nicht, Mrs. Temple. Und Gräfin Decker? Nein, ich habe die Gräfin auch noch nicht gesprochen. Aber das werde ich natürlich tun, weil die Leiche so nah bei ihrem Gut gefunden worden ist. Ja, natürlich. Lassen Sie mich wissen, wie sie reagiert, ja, oder? Ja, gern. Ja, traurige Geschichte. Bedauerlich, dass es so ausgehen musste. Tja. Sehr bedauerlich. Ich rufe Sie dann später an, Mr. Temple, falls ich noch was hören sollte. Ja, danke, Olaf. Ich bringe Sie zum Lift. Das ist nicht nötig. Aber ich bitte Sie. Ich bin gleich wieder da. Auf Wiedersehen, Mrs. Temple. Guten Abend. Auf Wiedersehen, Herr Olaf. Ich habe mir einen Cognac genehmigt, Paul. Willst du auch einen? Wo hast du den her? Da ist noch welche in der Reiseflasche. Ja, gieß mir auch einen ein. Bitte. Danke. Ach, Paul, hätte ich denn das nicht vermeiden lassen? Hättest du nicht irgendwas tun können? Liebling, ich habe ja versucht. Ich habe ja alles Menschenmögliche getan. Ich habe ja sogar... Was, Paul? Ich glaube, du bist ja nicht drüber klar, Steve, dass ich mich wie ein Wilder bemüht habe, einen zweiten Mord zu verhindern. Einen zweiten Mord? Ja, aber nur bitte frag mich nicht nach Einzelheiten. Bitte. Schon gut. Hallo? Fernamt, Mr. Temple am Apparat. Ja, bitte, am Apparat. Ein Anruf für Sie aus London. Sir Graham Forbes, nehmen Sie das Gespräch an? Ja, ja, bitte verbinden Sie. Aus London, Liebling. Sir Graham Forbes. Hallo, Temple. Hallo, Sir Graham. Ich habe etwas für Sie. Ich habe auch etwas für Sie, Sir Graham. Betty Conrad ist tot. Tot? Ja. Ihre Leiche ist vor einer Stunde gefunden worden. Mord. Temple, haben Sie den Verstand verloren? Nicht, dass ich wüsste. Na, was zum Teufel reden Sie denn da von Ihrer Leiche? Betty Conrad lebt. Was? Sie sitzt hier. Nein. Ja, vor mir, in meinem Büro.